Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen. Und bis 3 Uhr geht es weiter um die isländische Sängerin Björk, die im Jahr 2000 einen weiteren großen Erfolg feiern konnte. Bekam sie bei den Filmfestspielen in Cannes in jenem Jahr doch die Goldene Palme als Schauspielerin für ihre Rolle in Lars von Triers Dancer in the Dark. Das ist eine ganz traurige Geschichte einer jungen Frau, der Fabrikarbeiterin Selma, gespielt von Björk, die aufgrund einer Erbkrankheit langsam erblindet und dieses Schicksal ihrem Sohn ersparen möchte. Es fehlt aber das Geld für eine Operation, die sein Augenlicht retten könnte. Dann wird es richtig tragisch, als Selma Björk nach einem Mord zum Tode durch Erhängen verurteilt wird. Sie hatte einen Nachbarn dabei erwischt, der ihr zusammengespartes Geld für die Augenoperation stehlen wollte. In diesem Film kommt auch Musik vor, ab und zu fast wie in einem Musical. Björk hat den Soundtrack geschrieben und später unter dem Titel Selma Songs veröffentlicht. Darunter war auch dieses Duett zusammen mit Radiohead-Sänger Tom York aus dem Film Dancer in the Dark, I've Seen It All. What you want. Zuerst etwas aus Selmas Songs, Björks Filmmusik zu Lars von Triers Dancer in the Dark, danach wieder von einem eigenen, regulären Soloalbum, und zwar dem 95er Post, das Anfangsstück Army of Me. Und zu diesem Lied Army of Me hat Björk Anfang dieses Jahres auf ihrer Website eine Art Wettbewerb ausgeschrieben. Über 600 Remix- bzw. Coverversionen wurden eingesandt. 20 davon wählte sie zusammen mit Graham Massey von 808 State aus. Und diese 20 bilden das Remix-Album Army of Me, das vor einigen Monaten erschien und dessen Verkaufserlöse dem Kinderhilfswerk UNICEF zugutekommen. Stilistisch geht es da von Speed Metal über Folk zu Elektronik. Die Einsendungen kamen unter anderem aus Schweden, Frankreich, Spanien oder hier, Dänemark. Atoy Conversion nennt sich die Gruppe, das Projekt aus Kopenhagen. Die Sängerin heißt Ida Cecil Rasmussen. Ihre Version von Björks Army of Me. I'm Zuerst ein Ausschnitt aus dem UNICEF-Sampler mit lauter Version von Army of Me. Danach, auch nicht im Björk-Original, Violently Happy von einer Vinyl-Maxi mit mehreren Remix-Versionen. Hier der Flugmix. Ich sagte es vorhin schon mal, von Anfang an gehörten zum Björk-Övre eine Menge an Remix-Versionen. Noch ein paar Namen. Mark Bell von LFO hatten wir schon, Graham Messy, 808 State auch, Nelly Hooper, Howie B, Goldie, Tricky, Sabres of Paradise, Funkstörung hatten wir auch schon, Underworld kommen noch, diese Liste ließe sich leicht verlängern. Das heißt, Björk war besonders in den 90er Jahren immer ganz fest in der aktuellen Clubkultur verankert. Sie pickte sich stets die angesagten neuen Produzenten heraus. Hier zum Beispiel Black Dog, ein englisches Produzententrio, das sich Anfang, Mitte der 90er Jahre mit ihrem sogenannten Intelligent Techno an vorderster Front der Clubmusik bewegte. The Anchor Song im Black Dog Mix. This is my home. This is my home. Nach einer Reihe von Remix-Versionen sind wir mal wieder bei Original-Björk-Albumstücken angelangt, die die Stimme fast noch stärker in den Vordergrund rücken als ohnehin schon. Denn die Stimme ist ja immer deutlich da, präsent, extrovertiert, wenn es um Björk-Musik geht. Nach Immature eben nun Harm of Will. Ah! Abgesehen vom diesjährigen Soundtrack Drawing Restraint 9 war Medulla 2004 das bislang letzte reguläre Björk-Album. Die menschliche Stimme stand hier ganz im Mittelpunkt, zwar auch oftmals gesampelt und technisch bearbeitet, aber immer als Ausgangsmaterial für alles, was auf diesem Björk-Album zu hören ist. Das ist dann auch nichts mehr für obere Hitparaden-Platzierungen wie Mitte der 90er Jahre, als sie mit ihren ersten beiden Alben Gold und sogar einmal Platin in Großbritannien und den USA errang. Aber im Laufe dieser Sendung dürfte ohnehin längst klar geworden sein, dass sie ihren eigenen Kopf hat, beziehungsweise konsequent den Weg geht, den sie für richtig hält. Auch wenn der kommerziell nicht immer der bequeme ist. Kurz vor Schluss noch einmal weit zurück. Vor Björk Solo gab es die Sugar Cubes. 1987 war Birthday für die renommierte englische Musikzeitschrift NME Single des Jahres. Die Sugar Cubes Birthday, damals war Björk 21, 22. Im letzten Monat feierte sie ihren 40. Geburtstag. Es ist inzwischen eine lange Karriere geworden. Und wer weiß, wo das mit der Björk-Musik noch hingeht. Bis zum Schluss jetzt einige Minuten aus dem Underworld-Mix auf ihrer Debüt-Maxi Human Behavior. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht und einen schönen Jahreswechsel. Out of the pattern.